Kapitel 12. Eine Woche später. Patrick sitzt in seinem Büro. Vor ihm liegt ein Brief und ein Zeitungsausschnitt. Absender? Edeltraud Huber. Zum wiederholten Mal liest Patrick die Zeitungsmeldung. Tragischer Verkehrsunfall. In der Nacht vom 20. zum 21. Juni verunglückte auf der Bundesstraße B20 von Bad Reichenhall nach Salzburg eine noch nicht identifizierte männliche Person. Der Fahrer kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei fand in dem Fahrzeug wertvollen Schmuck und 70.000 Euro in bar. Ursache für den Unfall war das Versagen der Bremsen. Die kriminaltechnische Untersuchung hat ergeben, dass ein Marder die Bremsen angefressen hatte. Patrick steht auf und sieht in den Spiegel. Er rückt seine rote Fliege zurecht. Er setzt sich wieder. Vor ihm liegt eine Schachtel Zigaretten. Er zieht eine Zigarette heraus und steckt sie in den Mund. Als er sie anzünden will, fällt sein Blick auf das Foto von Constanze. Seine Freundin hat ihm das Rauchen verboten. Frustriert legt Patrick die Zigarette in die Schachtel zurück. Noch einmal liest er die Zeitungsmeldung. Er verschränkt die Arme hinter seinem Kopf. Er blickt aus dem Fenster. Normalerweise erfreut er sich an der herrlichen Aussicht auf die Stadt Kassel und an den sich in der Ferne abzeichnenden Bergen. Heute nicht. Er weiß nicht, was er denken soll.